1. Die Bewohner von Kirjath Jearim kamen herbei, am die Bundeslade des Herrn abzuholen, und brachten sie in das Haus von Abinadab auf dem Hügel, wo bei sie dessen Sohn Eliezer waiten, damit diese die Lade bewacht. 2. Seitdem die Lade in Kirjath Jearim untergebracht war, verging ein betrachtlich Zeit von insgesamt 20 Jahren, bis das gesamte Volk Israel schließlich begann, sich wieder sensuchtig dem Herrn zu wenden. 3. Samuel erklärt dem gesamten Volk Israel, dass sie die Fremden Gotte unterstarten aus ihrer Mitte entfernen und sich entschlossen dem Herrn zu wenden mussten, durch ihre Linage verehren Gottes die Befreien von den Philisten zu erlingen. 4. Daraufhin besiegten die Israeliten die Statuen der Baal unterstarten und widmeten sich fortan ausschließlich dem Dienst für den Herrn. 5. Samuel ordnet daraufhinnen, dass sich ganz Israel in Mizpah versammeln sollte, damit er dort stellvertretend für sie zum Herrn bieten kann. 6. Nachdem sie sich in Mizpah versammelt hatten, gossen sie Wasser vor dem Herrn aus, fasteten den gesamten Tag über und bekannten öffentlich ihre Sünden gegen ihn, waren Samuel dort begann, das Volk als Richter zu leiten. 7. Als die Philister von der Versammlung in Mizpah erfuhren, rückten ihre Fürsten gegen Israel vor, was bei den Israeliten groß Furcht auslöst, so bald sie von der Drohenden geverhorten. 8. In ihre Notbeten die Israeliten Samuel instandig, nicht aufzuhören, den Herrn Rettung aus der Gewalt der Philister anzuflehen. 9. Samuel opfert daraufhin ein Jungslamm als Wohlstandiges Brandopfer für den Herrn und rief in ihm Hilfen, woraufhin der Herr sein Gebet erhort. 10. Noch waren Samuel das Brandopfer darbracht, rückten die Philister zum Angriff vor, doch der Herr ließ einen gewaltigen Donner gegen sie erschallen, der ein solche Verwirrung stiftet, das sie den Israeliten unterlegen. 11. Die Israelitischen Manastisen von Mizpah aus 4. Verfolgten die fliehenden Philister und fügten ihnen bis in die Gegend unterhalb von Betkar ein schwer Niederlage zu. 12. Zur Erinnerungen dessen Beistand stellte Samuel einen großen Stein zwischen Mizpah und Jeskana auf und nannte in Ebenezer, da der Herr ihnen bis zu diesem Punkt geholfen hat. 13. Infolgedessen wurden die Philister so weit unterwerfen, dass sie das israelitische Territorium nicht mehr angriffen, da die Mark des Herrn sie waren der gesamten Amtszeit Samuels zurückhielt. 14. Die Städte zwischen Ekron und Gat, die zuvor von den Philisten besetzt wurden waren, fielen in Israel zurück, und es herrschte zu dem ein dauerhafter Fried zwischen Israel und den Amoriten. 15. Samuel übte sein Amt als oberster Richter über das Volk Israel waren seines gesamten Lebens aus 16. Unternahm Jeds Jahr ein Rundreis zu den Orten Bethel, Gilgal und Mizpah, an diesen verschiedenen Staten die Rechtsprechung für das Volk Israel auszuüben. 17. Anschließend kehrte regelmäßig nach Ramah zurück, wo seinen festen Wohnsitz hat und ebenfalls als Richter fungiert, dort errichtete zu dem einen Alter zur Verehrung des Herrn.